Zeuge Jerzy Posimski, Polen, Volkswirt 51 Jahre, 99. Verhandlungstag, 9.10.1964. Und aus welchem Grunde sind Sie dorthin gekommen? Z jakiego powodu pan przybył do obozu? Zostałem aresztowany pod zarzutem posiadania tajnych polskich gazetek. Ich wurde verhaftet und angeklagt dessen, dass ich bei mir geheime polnische Zeitungen verwahrt habe. Na skutek tego podejrzenia przebywałem przez 3 miesiące w więzieniu gestapowskim w Bytomiu. Aus diesem Grunde blieb ich 3 Monate lang in einem Gestapo-Gefängnis in Beuthen. Po 3 miesiącach zostałem przetransportowany do Oświęcimia. Nach 3 Monaten wurde ich nach Auschwitz gebracht. Wurde Ihnen ein Prozess gemacht? Czy panu zrobiono proces? Nie, nic. Nie otrzymałem żadnego nakazu ani aresztowania, ani skazania. Nein, es war nichts. Ich habe weder einen Haftbefehl noch ein Urteil gekriegt. Welchen Winkel haben Sie in dem Lager getragen? Czerwony. Rot. Einen roten Winkel. Wo kamen Sie zunächst hin, als Sie das Lager in Auschwitz betraten? Dokąd pan z początku przybył, kiedy pan przyjechał do Oświęcimia? Czy chodzi o bloki? I komando. In welchem Kommando? Um was handelt es sich dabei? Er sagte Block und Kommando. Ja. Ist der Zeuge damit einverstanden, dass wir seine Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Zgadza się pan z tym, że zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia pracy sądowi? Nie przeszkadza mi to, proszę bardzo. Das stört mich nicht, bitte sehr. Herr Zeuge, in welchem Block wurden Sie untergebracht und mit welchen Arbeiten wurden Sie beschäftigt? W jakim bloku pan został umieszczony i jaką pracą się pan zajmował? Zatem od samego początku powiem. Also, ich werde von Anfang an berichten. 24 czerwca w poniedziałek o godzinie 1 zostaliśmy przywiezieni samochodem z Bytomia, z Gestapa Bytomskiego. Also, am 24. Juni, das war ein Montag, sind wir um 1 Uhr mit dem Auto aus dem Gestapo-Gefängnis in Beuthen nach Auschwitz gebracht. Ulokowano nas w tak zwanej kwarantannie. Wir wurden in der sogenannten Quarantäne untergebracht. Ten budynek nazywano później Stabsgebäude. Dieses Gebäude nannte man später das Stabsgebäude. Po 10-12 dniach zostaliśmy przetransportowani do właściwego obozu i umieszczony zostałem na bloku 3 A. Nach 10 bis 12 Tagen wurden wir dann in das eigentliche Lager gebracht und man brachte mich in den Block 3 A. Blokowy nazywał się Max Kuserów. Max Kuce. Kuserów. To był niemiecki więzień kryminalny. Der Blockälteste war ein deutscher Krimineller mit Namen Max Kuzero. Numer 35. Er hatte die Nummer 35. Zastępcą jego był Leon Siwy. Sein Stellvertreter war Leon Siwy. Ja. Wie lange blieben Sie in diesem Block? Jak długo pan tam pozostał w tym bloku? W tym bloku przebywałem około roku, półtora. Ich blieb auf diesem Block circa 1 bis 1,5 Jahren. Następnym moim blokiem to był nowo wybudowany blok numer 4A. Mein nächster Block war der neu aufgebaute Block 4A. Tak jest. 4A. Jeżeli chodzi o moje zatrudnienie. Und jetzt, wenn es sich um meine Beschäftigung handelt. W pierwszych miesiącach pracowaliśmy przy różnych pracach fizycznych. In den ersten Monaten waren wir bei verschiedenen körperlichen Arbeiten beschäftigt. Wyładowaliśmy pociągi cementu, materiałów budowlanych na tak zwanym Bauchowie. Bauchowie. Wir haben zuerst mal die Züge ausgeladen mit Zement und Baumaterialien auf dem sogenannten Bahnhof. Bauhof. Ja. Später Byliśmy zatrudnieni w obozie przy przewozieniu ziemi z jednego miejsca na drugie miejsce. Später waren wir im Lager beschäftigt und zwar mit dem Transport der Erde von einer Stelle auf die andere. W wypadku, jeżeli dla nas nie było, dla mieszkańców tego bloku 3A, nie było w danym dniu pracy, uprawialiśmy tak zwany po niemiecku sport. An solchen Tagen, wenn keine Arbeit für uns, für die Bewohner des Blocks 3A vorhanden war, haben wir den sogenannten Sport, in Deutsch Sport, getrieben. To były ćwiczenia gimnastyczne, które trwały od godziny 6 rana do godziny 12 i od godziny 2 do 6 wieczora, przez cały dzień. Das waren so Turnübungen, die von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags dauerten und dann von 2 bis 6, also den ganzen Tag durch. Haben Sie bei dieser Gelegenheit auch den Angeklagten Bednarek kennengelernt? Czy pan przy tej okoliczności poznał oskarżonego Bednarka? Tak jest. Jawohl. Bednarek, podejrzany Bednarek, oskarżony Bednarek. Oskarżony Bednarek przyjechał do obozu parę dni za mną. Der Angeklagte oder Beschuldigte, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, also der Angeklagte Bednarek kam etwa einige Tage nach mir ins Lager. I przyszedł do tego samego bloku, co ja, to znaczy, czy ja. Und kam zu dem gleichen Block wie ich, also zu dem, in den, auf den Block 3A. Po pewnym czasie, dokładnie nie mogę określić tego terminu, Bednarek został przeniesiony na inny blok. Nach einiger Zeit, ich kann das nicht mehr genau angeben, nach welcher Zeit, wurde Bednarek auf einen anderen Block versetzt. War das im Jahr 1940, no? To było w roku 40. Tak jest. Jawohl. Już też nie powiem dokładnie daty, kiedy Bednarek został tak zwanym blok-L-testerem na bloku 8A. Ja, und es war, ich kann jetzt nicht mehr genau heute angeben, was das für Datum war, aber der Bednarek wurde zum Blockältesten ernannt auf dem Block 8A. Jeszcze wracając powrotem do bloku 3A, tam myśmy się z Bednarkiem troszeczkę bliżej zapoznali. Wenn ich dann zu dem Block 3A wieder zurückkehren darf, da war es auf diesem Block, dass ich mit Bednarek ein bisschen näher zusammenkam. Dlatego też, gdy później Bednarek już był na bloku 8A, to był koniec 40 i może początek 41, dokładnie daty zastrzegam się, nie pamiętam. To ja do niego często gęsto chodziłem. Und aus diesem Grunde, als Bednarek dann auf dem Block 8a gewesen ist, das könnte Ende 1940, Anfang 41 gewesen sein, bitte, ich kann das genaue Datum nicht angeben, also traf sich oft, dass ich zu ihm auf den Block 8a ging. Bednarek jako blokowy miał dużą salę, w której on mieszkał, jego zastępca i tak zwany Schreiber. Bednarek als Blockälteste hatte dort einen großen Raum, in dem er wohnte. Er, sein Stellvertreter und der Blockschreiber. Poza tym mieszkało w tej sali u niego kilku jego kolegów, osobistych przyjaciół, pochodzących z tego samego, co on, transportu i z tego samego miasta. Außerdem wohnten im gleichen Raum noch einige seiner Kameraden, die ihm näher bekannt waren, die mit dem gleichen Transport nach Auschwitz kamen und aus der gleichen Stadt wie er stammten. Poza tym, i to było najważniejsze, Bednarek u siebie na swojej izbie, w swoim pokoju, przechowywał starszego pana nazwiskiem Paszkiewicz czy Paszkowicz. O tym powiem za chwilę. Und darüber hinaus, und das war das Wichtigste, hatte Bednarek in seinem Raum noch einen älteren Herrn aufbewahrt. Der Mann hatte den Namen Paszkiewicz oder Paszkowicz. Ich werde noch später darüber sprechen. To był przedwojenny polski kapitan największego polskiego okrętu Batory. Das war vor dem Kriege der Schiffskapitän von einem der größten polnischen Schiffe, Batory. Ten pan Paszkiewicz umiał bardzo pięknie opowiadać o swoich podróżach na czarnym lądzie w Afryce i tak dalej. Dieser Herr Paschkewitsch, der verstand sehr schön über seine Erlebnisse zu erzählen, über seine Fahrten in Afrika und auf den anderen Erdteilen. Ja chodziłem i nie tylko ja, a inni koledzy też tam i on do samego apelu, a więc krótko przed godziną dziewiątą nam opowiadał swoje historie, swoje przeżycia. Ich ging öfters dahin und nicht nur ich, sondern auch andere und er pflegte uns dann lange bis zum Appell, also bis kurz vor 9 Uhr abends über seine Erlebnisse zu berichten. Od tego właśnie okresu mój stosunek do Bednarka, do sprawnego Bednarka, był coraz to bardziej przyjaźniejszy i koleżeński. Seit diesem Zeitpunkt eigentlich begann mein Verhältnis zu Bednarek immer mehr freundschaftlich und kameradschaftlich zu werden. Z początkiem roku 1941 zostałem na bloku 3A powołany przez późniejszego już blokowego na tak zwanego Blockschreibera. Und im Jahre 1941 wurde ich dann von dem späteren Blockältesten auf unserem Block 3A zum Blockschreiber genannt. Wtedy miałem jeszcze więcej możliwości, okazji i czasu przebywać na bloku 8A u Bednarka. Ich hatte aus diesem Grunde noch mehr Zeit, Möglichkeit und Gelegenheit, beim Bednarek auf seinem Block zu verweilen. Jeszcze w późniejszym okresie, może po jakimś, gdzieś już w roku 42, zostałem znowu przez tak zwanego Arbeitsdiensta powołany do biura, do tak zwanego oddziału Arbeitseinsatz jako Schreiber. Noch später, das mag 1942 gewesen sein, wurde ich vom Arbeitsdienst zu dem sogenannten Arbeitseinsatz als Schreiber ernannt. Tam miałem okazję często gęsto swoim kolegom pomagać w urządzaniu się w obozu i w uzyskiwaniu pracy lżejszej i pod dachem. Dort hatte ich Möglichkeit, sehr häufig meinen Kameraden dabei behilflich zu sein, eine leichtere und bessere Arbeit im Lager zu bekommen. Nowe transporty, które przynajmniej nowe, to się nazywało Zugänge, nowe transporty, które przychodziły do, na blok do Bednarka, często gęsto on sam przychodził do mnie, podając mi kilka numerów więźniów po to, żebym ja ich urządził, żebym ja im jakąś dobrą pracę zorganizował. Während die neuen Transporte, also die sogenannten Zugänge, kamen, und zwar auf dem Block zu Bednarek, da traf sich oft, dass der Bednarek selbst zu mir kam und mir einzelne Nummern von den Häftlingen gab und bat, für sie eine Arbeit zu organisieren. Między innymi dzisiaj żyjący w Krakowie mój serdeczny przyjaciel Ludwik, nazwisko Józef na imię, żyje i między innymi za pośrednictwem Bednarka otrzymał dobrą pracę i dzięki temu obóz przeżył. Unter anderem war dabei ein Mann namens Josef Ludwig. Ludwig ist sein Name, der lebt heute noch in Krakau. Das ist mein guter Freund. Er hat mit Hilfe von Bednarek eine leichtere Arbeit bekommen können und auf diese Weise das Lager überlebt. Takich wypadków było dużo, dużo więcej. Ja mógłbym jeszcze podać inne nazwiska, jeżeli by to było istotne. Es gab noch viel mehr solche Fälle und ich bin in der Lage, wenn das wesentlich ist, noch mehrere Namen zu benennen. Ja, Herr Zeuge, wir glauben das, was Sie eben gesagt haben. Es wird nun dem Bednarek vorgeworfen, dass er sich anderen Häftlingen gegenüber weniger großmütig und gut gezeigt haben soll und dass er insbesondere auch Häftlinge sehr geschlagen und sogar totgeschlagen haben soll. Haben Sie da etwas darüber gehört? Proszę Świadka, my wierzymy Panu w to wszystko, co Pan mówi, ale słyszeliśmy od innych świadków z innej strony, zarzuca się Bednarkowi, że on w stosunku do innych więźniów zachowywał się nie taki w przyjazny, wielkoduszny sposób, jak ten, którym Pan opowiada, że on ich bił i nawet niektórych zabił. Co Panu jest wiadome na ten temat? Prawdopodobnie Wysoki Sąd w trakcie przesłuchiwań świadków dotychczasowych wyrobił sobie pewne wyobrażenie o warunkach i stosunkach obozowych. Wahrscheinlich hat das Hohe Gericht während der Verhandlung und während der Vernehmungen von vielen Zeugen schon einen Einblick darüber gewonnen, wie die Verhältnisse und die Bedingungen im Lager gewesen sind. Ludzie biją się i mordują się nawet w normalnych warunkach. Die Menschen schlagen sich gegenseitig und töten auch einander, auch unter normalen Umständen. A cóż dopiero w takich warunkach, jakie stworzyło SS w obozach koncentracyjnych, w tym wypadku w Oświęcimiu. Und was soll man sagen von solchen Verhältnissen, die die SS in Lager errichtet hat, in diesem Fall im Lager Auschwitz? Ja chcę być jak najbardziej obiektywnym w swoich zeznaniach. Ich möchte in meinen Aussagen so weit wie möglich objektiv bleiben. I dlatego stwierdzam i oświadczam. Und darum stelle ich fest und erkläre. Na terenie obozu w Oświęcimiu w bloku 8A według mojego rozeznania osobistego zastrzegam się, że ja nie siedziałem z Bednarkiem dzień i noc. Bednarek żadnego człowieka nie zabił. Ja, ich möchte betonen, aussagen und feststellen, dass im Block 8a, ich muss natürlich dabei betonen, dass es meine eigene Meinung ist und dass ich mit Bednarek nicht Tag und Nacht zusammen gewesen bin, dass in diesem Block A niemand getötet wurde. Rozmawiałem z dużo byłymi więźniami na te tematy. Ich habe mit vielen ehemaligen Häftlingen über diese Themen gesprochen. Na przestrzeni ostatnich 4 lat. Und zwar während der letzten 4 Jahre. I nie znalazłem nikogo, który by powiedział, że widział, że Bednarek zabił. Dużo mówiło mi, że słyszeli. I tak dalej. Ale nikt nie był taki, który powiedział, że widział. Und ich habe keinen einzigen getroffen, der selbst gesehen hat, dass Bednarek jemanden getötet hat. Ich betone, nicht selbst gesehen hat, gehört, aber nicht selbst gesehen. Ja chciałbym dalej stwierdzić, że jako tak zwany Blockschreiber na bloku 3A widziałem różne najbardziej drastyczne momenty. Ich muss betonen, dass ich als Schreiber auf dem Block 3a verschiedene drastische Momente gesehen habe. I w dużo wypadkach był winien blokowy i zastępca. Und in vielen Fällen war der Blockälteste und sein Stellvertreter schuldig. Ale w przeważającej mierze był winien sam system. Aber in der Mehrheit, in den meisten Fällen war das System selbst który schuldig. Zmuszał ludzi do kradzieży chleba jeden drugiego. Das die Menschen gezwungen hat, ein dem anderen das Brot zu stehlen. Który ludzi doprowadzał do takiego stopnia nieludzkości, że myśmy się nieraz dziwili sami, że człowiek może tak nisko upaść. Das System führte die Menschen bis zu solchen niedrigsten Grade des Menschlichen, dass wir selbst darüber uns gewundert haben, wie kann der Mensch so herunterfallen. To nie ma być obrona Bednarka, to ma być tylko faktyczne stwierdzenie warunków i sytuacji w obozowie. Das soll nicht die Verteidigung von Bednarek sein, das soll nur eine Feststellung über die Bedingungen und die Umstände im Lager sein. Ja, und wie erklären sich nun, dass Bednarek so stark belastet wird, obwohl Sie ihm doch selbst ein sehr gutes Zeugnis ausstellen? O czym pan może objaśnić to, że oskarżonego Bednarka tak obciążają, kiedy pan daje mu taką dobrą opinię? Jak daleko go obciążają, nie wiem, bo ja aktu oskarżenia nie znam i go wie nie czytałem. Wie weit man ihn belastet, weiß ich nicht, weil ich die Anklageschrift nicht gelesen habe und nichts davon weiß. Natomiast według informacji prasowych u nas w kraju. Dagegen nach den Presseinformationen bei uns zu Hause. Pisało się dużo, oświadczali świadkowie dużo, omawiając, że bił i zabijał, ale ja nie wiem, czy to dotyczyło jego pobytu w Oświęcimiu w 8, a czy na terenie Brzezinki. Also nach diesen Informationen haben die Zeugen berichtet und beleuchtet, dass er geschlagen und getötet haben sollte. Aber ich weiß nicht, ob es sich auf diesen Zeitpunkt bezieht, während der Zeit er auf dem Block 8a gewesen ist. War er auch mal auf Block 8? Czy on był jeszcze na bloku 8? Nie przypominam sobie. Ich erinnere mich nicht daran, vielleicht ganz am Anfang, vorher. Wissen Sie, wer auf Block 8 Funktionshäftling war? Czy wie pan, kto był na bloku 8 funkcyjnym więźniem? Und wer Block Ältester war? I kto był blokowym? W tym okresie to mogły być nazwiska następujące. In dieser Zeit könnten folgende Namen gewesen sein. Baltaszyński. Baltaszyński. Jeden ze Śląska, z Rybnika, którego myśmy nazywali Michel. Einer aus Schlesien, aus Rybnik, den wir Michel genannt haben. Auch Koprowiak. Koprowiak. Koprowiak. Koprowiak był moim blokowym na bloku 3A. Koprowiak war mein Blockältesten auf dem Block 3A. Po Kuserowie. Nach dem Kusero. Kusero. Być może, że Koprowiak zanim przyszedł do nas na blok 3A, był na bloku 8, ale ja sobie tego nie przypominam. Es ist möglich, dass Koprowiak, bevor er zu uns auf dem Block 3A kam, auf dem Block 8 gewesen ist. Aber ich kann mich nicht daran entsinnen. Haben Sie den Eindruck, als ob Bednarek von der polnischen Widerstandsbewegung im Lager irgendwie systematisch verfolgt oder verleumdet worden ist? Czy ma pan takie wrażenie, że ruch podziemny w Oświęcimiu systematycznie gnębił i prześladował Bednarka? Na terenie obozu oświęcimskiego, tak zwany Auschwitz I, raczej nie. Na terenie Brzezinki nie wiem, bo ja tam nigdy nie byłem. Auf dem Gebiet des Auschwitz-Lagers, also Auschwitz I, nein. Aber woanders weiß ich nicht, ich war ja nicht dort. Ja. Herr Rechtsanwalt Dr. Eggert, Sie hatten den Zeugen benannt. Hatten Sie noch eine Frage an ihn zu stellen? Zwei kleine Fragen. Die erste ist, gehörte der Zeuge selbst der polnischen Widerstandsbewegung an? Pan sam należał do ruchu oporu? Tak jest, ale dopiero od roku, dopiero gdzieś druga część roku 1942. Jawohl, aber erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1942. Und die andere Frage ist, ein Zeuge hat hier behauptet, der Angeklagte Bednarek sei aus Auschwitz nach Österreich geflohen. Wissen Sie etwas über diese sogenannte Flucht? Sind Sie vielleicht selbst dabei gewesen und wissen Sie etwas über die Kinder, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen? Jeden ze świadków powiedział, że Bednarek uciekł do Austrii. Czy panu jest coś wiadomo o tej ucieczce? Może pan sam był przy tym i czy pan może coś bliższego powiedzieć na tę okoliczność? Zamiast odpowiedzieć bezpośrednio, odpowiem inaczej. 18... Anstelle der unmittelbaren Antwort antworte ich etwas anders. A mianowicie. Und zwar. 18, względnie 19 stycznia 1945 roku. Am 18. oder 19. Januar 1945. Zostały obozy Oświęcimski i Brzezinka ewakuowane. Wurden die Lager Auschwitz und Birkenau evakuiert. Na trasie między Oświęcimiem a miejscowością Brzeszcze spotkałem Emila Bednarka z transportem dzieci. Auf dem Weg zwischen Auschwitz und einer Station Brzeszcze traf ich den Emil Bednarek mit einem Kindertransport. Od tego momentu do 5 maja 1945 roku byłem z Bednarkiem razem. Jeżeli Wysoki Sąd pozwoli, miałbym na ten temat dużo do powiedzenia. Von diesem Augenblick an bis zum 5. Mai 1945 war ich mit Bednarek zusammen Und wenn das Hohe Gericht mir erlaubt, dann hätte ich viel darüber zu erzählen. Ja, ist noch eine Frage, Herr Dr. Eckert. Ich brauche das nicht bei der, von dem Zeugen zu hören. Vielleicht ist die Frau Dellmann-Scherin so nett und sagt ihm, dass das Gericht weiß das im Wesentlichen. Nur noch eins, kennt der Zeuge einen Herrn Jasinski, der kürzlich gestorben ist? Czy świadek zna pana Jasińskiego, który niedawno zmarł? Znam go osobiście, dlatego że on też siedział w obozie oświęcimskim, ma numer nawet niższy ode mnie i wiem, że zmarł 8 ubiegłego miesiąca i byłem na jego pogrzebie. Ja, ich kenne ihn, ich weiß, dass er ehemaliger Häftling gewesen ist, er hat sogar eine niedrige Nummer, als ich sie gehabt habe und er starb am 8. des vergangenen Monats, ich war selbst bei seinem Begräbnis. Und kennt der Zeuge noch andere Häftlinge, die seinerzeit unter Bednarek im Block 8a des Stammlagers gewesen sind? Hat er mit solchen Häftlingen auch gesprochen? Czy pan zna jeszcze innych więźniów, którzy byli pod Bednarkiem na bloku 8a? Czy pan z nimi może rozmawiał? Blok 8a miał parę set więźniów, którzy często gęsto się zmieniali, dlatego ja na temat Bednarka rozmawiałem z dużo ludźmi. Ja, im Block 8a waren einige hunderte von Häftlingen und die wechselten auch. Also aus diesem Grunde habe ich mit mehreren Häftlingen über Bednarek gesprochen. I opinia była różna. Und die Meinung war verschieden. Przeważała jednak opinia, że Bednarek, zastrzegam się jeszcze raz, w Oświęcimiu nie ma żadnego człowieka na swoim sumieniu. Und aber überwiegend war die Meinung vertreten, dass Bednarek in Auschwitz, ich betone in Auschwitz, keinen Menschen auf seinem Gewissen hat. Nun haben Sie vorhin gesagt, sind ja auch andere Meinungen vertreten worden, und zwar von Zeugen, die etwas gehört hatten, und Sie haben vorhin gesagt, die es nicht selbst gesehen hatten. Waren das auch Leute aus dem Block 8a? Pan powiedział, że są różne zdania i pan przedtem jeszcze mówił, że ludzie opowiadali panu, co słyszeli, ale czego sami nie widzieli. Czy to byli ludzie, którzy byli też na bloku 8a? To byli ludzie z jego miejscowości, z jego transportu i mieszkali właśnie na bloku 8a. Ja, das waren Leute aus seinem Transport, aus dem gleichen Ort, wo er herkommt, die auf dem Block 8a gewohnt haben. Die gesagt haben, er hat sich schlecht betragen oder die gesagt haben, er hat sich gut betragen? I oni powiedzieli, że on źle się zachowywał, czy oni powiedzieli, że on się dobrze zachowywał? Ja już mówiłem raz, że opinia była podzielona, ale przeważała pozytywna. Ich habe doch schon einmal ihnen gesagt, dass die Meinung verschieden war. Einige haben so und andere so gesagt, aber die Mehrheit, die gute Meinung überwog. Ja, Herr Zeuge, es geht ja hier nun nicht um Meinungen, sondern es geht darum, was der Angeklagte Bednarek seinerzeit getan hat. Wenn es Leute gewesen sind, die mit ihm zusammen auf Block 8a gewesen sind, dann müssten sie ja die Vorgänge dort gesehen haben und sie müssten auch bei den Gesprächen mit ihnen sich darüber geäußert haben, was nun tatsächlich vorgefallen ist und nicht über das, was sie gehört haben. Nam nie chodzi o to, jaka była opinia o Bednarku, tylko chodzi o to, że jeśli ci ludzie mieszkali również w bloku 8a, to musieli przecież widzieć i nie tylko słyszeć pewne rzeczy i w rozmowie z panem musieli opowiedzieć, co oni rzeczywiście widzieli. Tak, zatem ani jeden z nich mi nie opowiedział konkretnie, że był świadkiem zamordowania, zabicia jakiegoś więźnia przez Bednarka. Also keiner von ihnen hat mir konkret erzählt, dass er Zeuge gewesen ist, dass Bednarek irgendjemanden getötet hat. Dann nur noch eins, ist Ihnen der Name Fritz Jünger ein Begriff? Czy panu nazwisko Fritz Jünger? Junge. Czy panu jest to nazwisko Fritz Jünger znajome? Fritz Jünger był więźniem numer 1160, pochodził z Chorzowa. Fritz Jünger, das war ein Häftling mit der Nummer 1160 und stammte aus Chorzów, Königshüte. Jest moim kolegą i przyjacielem do dziś dnia, Boże je. Er ist mein Kamerad und mein Freund bis zum heutigen Tage, weil er lebt. Jak się stało, że on żyje, a był zupełnie już skończonym muzułmanem? Wie ist es gekommen, dass er noch lebt, obwohl er ein vollständiger Musulman gewesen ist? Było to może 2, może 1 maja 1945 roku, a więc krótko przed samym wyjściem armii amerykańskiej do Mauthausen. Das war am 2. oder vielleicht am 1. Mai 1945, also kurze Zeit bevor die Amerikaner ins Lager Mauthausen gekommen sind. SS-Manie prowadzili kolumny składającą się z około 300, może było więcej, więźniów rozebranych, zupełnie wycieńczonych, trzymających się piątkami razem do krematorium. Die SS-Männer führten eine Gruppe von etwa 300, vielleicht etwas mehr Personen, die vollständig abgezehrt gewesen sind und zu 50 zusammengehalten haben, vollkommen nackt, ins Krematorium. Moment, ist das in Mauthausen gewesen? To było w Mauthausen. Ja, da bezieht sich unser Prozess. To nas to nie dotyczy. Ten proces nas nie dotyczy. Ale dotyczy osoby Bednarka. Aber das betrifft doch die Person von Bednarek. Nun, dann erzählen Sie kurz, was Bednarek damit zu tun hat. Ale proszę krótko, powiedz, co z tym ma Bednarek do czynienia. Przechodzącym szeregu Bednarek zobaczył tego właśnie Jungera Fritza. In dieser Reihe, in der vorbeigehenden Reihe, hat Bednarek diesen Fritz Jünger gesehen. Spowodowaliśmy sztuczny tłok. Wir haben einen künstlichen Tumult veranstaltet. Ja rzuciłem się w szereg więźniów, czterech, pięciu się przewróciło na ziemię. Ich warf mich zwischen die vorbeigehenden Häftlinge, einige sind auf den Boden gefallen. Bednarek porwał za rękę Fritza Jungera i odprowadził go do najbliższego bloku. Bednarek nahm an der Hand den Fritz Jünger und führte ihn zu dem nächstliegenden Block. To była odległość 5-7 metrów. Die Entfernung war 5-7 Meter. Cała kawalkada więźniów poszła do krematorium, więcyśmy ich nie widzieli. W ten sposób Fritz Jünger, który dzisiaj się nazywa Józef Kopicki, mieszka w Chorzowie, żyje. Diese ganze Reihe von den Häftlingen ging ins Krematorium, wir haben sie nie wieder gesehen. Und auf diese Weise Fritz Jünger, der jetzt Józef Kopicki heißt, in Chorzów wohnt und lebt. Ja, keine Frage mehr, erstmal Dr. Eggert. Bitte schön. Welche Häftlingsnummer hatten Sie? Jakie numer pan miał? 1099. 1099. Und Bednarek, was hatte er für einen Winkel? Jaki trójkąt miał Bednarek? Ten sam co ja, czerwony. Genau der gleiche wie ich. Ja, nie, ich meine in Bezug auf die Nationalität. Hat er eine Nationalität? Nie, proszę pana, chodzi o narodowość. No, myśmy wszyscy byli w tak zwanym Erkennungsdienście, gdzie robili nam zdjęcia. Wir waren alle in dem sogenannten Erkennungsdienst, wo man uns Aufnahmen von uns gemacht hat. I na tym zdjęciu, ja tego zdjęcia Bednarka nie widziałem, ale ja przypuszczam, że on był oznaczony tak jak ja, podwójne P, to znaczy polipolitisch. Und auf diesem Bild, ich habe das nicht gesehen, aber ich nehme an, dass Bednarek genau wie ich mit 2P bezeichnet wurde, das heißt polipolitisch. Also nicht als Deutscher. Nie jako Niemiec. Nein, nie. Waren Sie mal bei Bednarek im Block bei einer Weihnachtsfeier? Czy pan był u Bednarka na bloku podczas Wigilii? Byłem, zapomniałem o tym powiedzieć, tak jest? Ja, ich war dabei, ich habe vergessen darüber zu berichten. Wann war das? Kiedy to było? To był grudzień 40 rok. Albo das war Dezember 1940 oder vielleicht 41. Ich weiß nicht mehr. W każdym razie było nas tam jeszcze sporo innych więźniów żyjących dzisiaj też. Aber auf jeden Fall sind mehrere Häftlinge dabei gewesen, die noch leben. Und war bei der vor oder nach der Weihnachtsfeier irgendein Tumult, ein Streit wegen irgendetwas, wissen Sie sowas von? I czy po tych uroczystości, uroczystości wigilijnej był jakiś tłok, było jakieś zamieszanie, jakiś spór? Ja sobie nie przypominam. Ich erinnere mich nicht. Erinnern Sie sich nicht daran. Dass ein Häftling Brot gestohlen haben soll. Jakiś więzień miał podobno chleb ukraść. Mi się zdaje, że tam kradzież chleba była tak częsta, że te rzeczy nie były czymś nadzwyczajnym. Ja, mir scheint, dass die Diebstähle, also Brotdiebstähle, dort so oft vorgekommen sind, dass sie ja nichts Besonderes mehr gewesen sind. Ja, aber dann soll sich an diesen Brotdiebstahl etwas Besonderes angeschlossen haben. Soll Bednarek schließlich zu einer Bestrafung des Schuldigen gekommen sein. Wissen Sie was davon? Ale w związku z tą kradzieżą jeszcze coś miało nastąpić. I Bednarek miał tam coś zrobić z tym w związku z tą kradzieżą. Nic mi o tym nie wiadomo. Ich weiß nichts davon. Ja, bitte schön, noch eine Frage. Ja, der Ludwig, der Josef Ludwig, wie alt ist der? Ile lat ma Józef Ludwik? Dwa lata, starszy ode mnie, 53. Er ist zwei Jahre älter als ich, also 53. Stammt er aus Osnowitz? Czy on jest Sosnowca? Z Myszkowa. A Myszków jest właśnie w pobliżu Sosnowca. Er stammt aus Myszków und das ist in der Nähe von Sosnowiec. Tak jest. War er mal bei einer Flucht als Helfer aufgetreten, war deswegen im Block 11 gekommen? Wissen Sie das? Czy... Ich habe Sie nicht verstanden. Ist der ja, ja, verstanden. Ja, rozumiem. Tak jest. Czy on trafił do bloku 11? To chodzi właśnie o tego Ludwika, który został 28 grudnia 42 zamknięty do bunkra w związku z ucieczką dwóch arbeitsdienstów Kizla Ota i Januszewskiego. Ja, das ist derselbe Ludwig, der am 28. Dezember 1942 in den Bunker kam, infolge einer Flucht von zwei Leuten, Arbeitsdienste, Kizel Otto und Januszewski. Herr Pozinski, vorhin eine Frage. Wissen Sie, seit wann solche Sitzschemel im Block 8a in Gebrauch waren, Schemel zum Hinsetzen? Czy panu jest wiadomym, od jakiego czasu znajdowały się w bloku 8a takie taburety do siedzenia, stołki? Dokładnej daty ja podać nie mogę, ale to było dość późno, dlatego że myśmy w pierwszych miesiącach długo spali na ziemi, nie mieli ani łóżek, ani nawet sienników, te prosienniki były później. A co dopiero taborety? Też nie było gdzie siedzieć, bo nie było stołów i nie było czasu. Ein genaues Datum kann ich nicht angeben, aber es muss spät gewesen sein, weil sehr lange Zeit hatten wir, schliefen wir auf dem Boden, wir hatten keine Betten und sogar keine Strohsäcke. Das kam alles später. Und wie sollten wir überhaupt gesessen haben? Wozu? Es gab auch keine Tische da drin. Zresztą... Wie war es auf der Blockführerstube im Block 8? Ja, 8a? Ja. Blok 11 stół, blok 8a. A jak ta, przecież to było na, w pokoju blokowego na bloku 8a? Jak to było w tym pokoju? Jeżeli przyszły taborety na blok, to one przyszły dla wszystkich więźniów. To... Wenn die, diese Hocker angekommen waren, da kamen sie für alle Häftlinge. Z tego nie wynika, ale że już wszyscy więźniowie mieli taborety, bo przecież ta sala byłaby pełna. Aber daraus ergibt sich nicht, dass alle Häftlinge einen Hocker hatten, weil der Saal doch groß und voll gewesen ist. Na poszczególnych salach były po 2-3 taborety, u blokowego więcej oczywiście. Und in einzelnen Sälen war 2-3 solche Hocker, natürlich im Zimmer von Blockältesten mehr. Hat das Gericht noch Fragen? Herr Staatsanwalt. Ist es richtig, dass Block 8 und Block 8a nicht zwei Blocks waren, sondern dass Block 8 das Erdgeschoss war und Block 8a der erste Stock von einem Block? Proszę pana, czy to jest prawdą, że Block 8 i 8a to nie były dwa oddzielne bloki, tylko że Block 8 to był parter, a Block 8a tak zwany był na pierwszym piętrze tego samego gmachu? Tak było z każdym blokiem. Każdy parter to był blok numer bez oznaczenia specjalnego. So war es mit jedem Block. Immer in dem Block Erdgeschoss war die Zahl ohne A. Natomiast wszystkie piętra nosiły dodatkowo do cyfry A, a więc 3A, 4A, 5A i tak dalej. Und dagegen alles, was da im ersten Stockwerk war, trug noch neben der Zahlen Buchstaben, also 3a, 4a und so weiter. Ja, befanden sich zu der Zeit, als Sie Bednarek im Stammlager kannten, zwischen Ihrem Block 4 und dem Block 8 damals die Blöcke 5, 6 und 7 oder waren die noch nicht errichtet? Czy w tym czasie, kiedy pan zrozumiał, tak. Tak jest. Więc w tym okresie, zaraz początku, to między blokiem trzecim a ósmym była wolna przestrzeń. Damals, also am Anfang zwischen dem Block 3 und dem Block 8, war ein freies Gelände. Dopiero w późniejszym okresie wybudowano na tym wolnym miejscu bloki numer 4, 5, 6, 7, a więc 4 nowe budynki. Erst später wurde auf diesem freien Gelände die weiteren Blocks, also Block 4, 5, 6 und 7, also 4 neue Blocks gebaut. I w momencie, kiedy blok czwarty został jeden z pierwszych nowych wybudowany, zostaliśmy z trzeciego A na czwarty przeniesieni. O tym już mówiłem. Und nachdem der Block 4 also gebaut wurde, kamen wir aus dem Block 3A auf den Block 4. Darüber habe ich ja schon erzählt. Können Sie etwas darüber sagen, ob sich unter den Mithäftlingen und ehemaligen Kameraden, mit denen Sie über Bednarek gesprochen haben, auch Juden befunden haben? Czy może pan powiedzieć, wśród tych więźniów, z którymi pan mówił na temat Bednarka, czy wśród nich znajdowali się Żydzi? Ja osobiście z byłymi więźniami, Żydami nie rozmawiałem, natomiast... Ich persönlich habe mit den ehemaligen Häftlingen Juden nicht gesprochen. Natomiast wiem, że u Bednarka, ale to już bodajże w Brzezince, był jeden więzień żydowski, który mieszka dzisiaj w Sosnowcu i który również usiłował uzyskać zezwolenia na wyjazd na ten proces. Dagegen ist es mir bekannt, dass bei Bednarek, ich glaube, das war schon in Birkenau, ein Jude gewesen ist, der in Sosnowitz jetzt wohnt, der sich bemüht hat, ebenfalls zu diesem Prozess hierher zu kommen. Ja mam jego dokładne nazwisko i adres, ale nie tutaj przy sobie. Tutaj ich habe hier in Frankfurt, aber nicht bei mir, seinen genauen Namen und seine Adresse. Wir wollen erstmal weiterfahren, Herr Dr. Eggert. Bitte schön. Herr Zeuge, Sie waren sehr lange in Auschwitz. Sind Ihnen auch andere der hier angeklagten Personen bekannt? Proszę świadka, pan był długi czas w Oświęcimiu. Czy panu znane są inne osoby wśród oskarżonych tutaj? Z prasy, jak czytałem, ja jeszcze nie patrzyłem w lewo, ale z prasy, jak czytałem, to orientuję się, że to znam względnie dobrze oskarżonego Kaduka, oskarżonego Bogiera, bo on mnie przesłuchiwał i wsadził mnie do bunkra. No, aus der Presse, weil ich bis jetzt noch nicht nach links geschaut habe, denke ich, dass ich ziemlich genau den Kaduk und den Burger kenne. Der Burger hat mich da in den Bunker gesteckt. Und die anderen auch. Pracując w administracji obozowej, tak zwanym Arbeitseinsatzu, a później będąc tak zwanym Arbeitsdienstem, stykałem się dosyć często z nimi, jakkolwiek. Nie miałem do nich, prawda, nie miałem z nimi bezpośrednio żadnych spraw do zaczynienia. Weil da ich in Arbeitseinsatz tätig war, also Arbeitsdienst dann später geworden bin, kam ich mit ihnen zusammen, obwohl ich unmittelbar keinen Kontakt zu ihnen hatte. Fragen wir etwas genauer. Ist Ihnen der Adjutant Mulka bekannt? Wenn ja, was wissen Sie von ihm? Czy pan zna adjutanta Mulkę? I jeśli tak, to co panu jest o nim wiadomo? Prawdopodobnie ja bym oskarżonego Mulki teraz nie rozpoznał. Wahrscheinlich würde ich den angeklagten Mulka jetzt nicht erkennen. Natomiast mogę powiedzieć, co następuje. Dagegen kann ich Folgendes sagen. Będąc tak zwanym Arbeitsdienstem, als ich sogenannte Arbeitsdienst war, należało między innymi do moich obowiązków być rano przy wyjściu tak zwanych Arbeitskommand do pracy poza teren obozu. Da gehörte es zu meinen Aufgaben, morgens dabei zu sein, als die einzelnen Kommandos zur Arbeit nach außerhalb des Lagers fortgingen. Mnie podawali poszczególni kapowie cyfry komanda wychodzącego. Mir wurde von den einzelnen Kapos der Stand des fortgehenden Kommandos gegeben. Ja natomiast przekazywałem to dalej bezpośredniemu swojemu przełożonemu, tak zwanemu Arbeitsdienstführerowi. Und ich gab es weiter meinen unmittelbaren Vorgesetzten, den sogenannten Arbeitsdienstführer. Przy wypełnianiu tych czynności widziałem bardzo dużo razy przy bramie wyjściowej, przy napisie Arbeit macht frei, osobę komendanta obozu Hessa oraz jego adjutanta. Und bei der Ausführung dieser Tätigkeit habe ich sehr häufig am Tor, wo die Aufschrift war Arbeit macht frei, den Lagerkommandanten Höß und seinen Adjutanten gesehen. Czy to chodzi o osobę Mulki, czy o innego, tego ja nie wiem. Ob es sich dabei Mulka oder einen anderen handelt, das weiß ich nicht. Adjutant komendanta był tak nieznaną, był mało znaną osobą i tak ważną figurą, że nie było specjalnie czasu się jego osobą interesować i zajmować. Der Adjutant war so eine wenig bekannte Person im Lager und so eine wichtige Persönlichkeit, dass man ja keine Zeit und keine Möglichkeit hatte, sich für seine Person zu interessieren. W kilku wypadkach, kiedy rano komendant Hess od jeszcze w czasie trwania wychodzenia komando pracy szedł z powrotem do swojego budynku czy do domu. Und während der Zeit, als die Kommandos noch nicht alle ausgerückt sind und der Adjutant, der Lageradjutant Hess zurückging zu seinem Arbeitsplatz oder nach Hause, to adjutant jeszcze zostawał do wyjścia wszystkich komand. Da blieb der Adjutant noch dabei, bis alle Kommandos fortgegangen sind. I potem szedł razem z Lagerführerem, czy Aumajerem, czy Arbeitseinsatzführerem, Schwarzem, czy Zellem i z innymi oficerami. Und dann ging zusammen mit dem Lagerführer, mit dem Aumajer, mit dem Arbeitseinsatzführer Schwarz oder mit anderen. Zell und so weiter zurück ins Lager. Kennen Sie den Adjutanten Höcker? Pan zna adjutanta Höckera? Raczej nie. Eher nicht. Lass mal, ich habe nicht verstanden, bitte. Eher nicht. Eher nicht. Er glaubt nicht, dass er ihn kennt. Herr Zeuge, sind Ihnen aus eigenem Wissen irgendwelche Tötungshandlungen bekannt, die von Angehörigen der politischen Abteilung vorgenommen worden sind? Proszę pana, czy panu znanym jest jakieś wypadki zabójstwa dokonane przez członków Wydziału Politycznego? Jeżeli chodzi o osoby Bogiera, no to wszyscy więźniowie, wszyscy nawet najmarniejsi muzułmanie wiedzieli, że Boger należał do takich, do jak zwanych w obozie, najbardziej krwawych zbrodniarzy i bandytów. Was die Person von Boger anbetrifft, da wussten alle Häftlinge, sogar die schwächsten Muselmänner, dass zu den blutigsten Banditen und Mörder im Lager zählt. Bo jeżeli ktoś idzie z karabinkiem na plecach, na blok 11. Wenn jemand mit dem Karabiner an der Schulter auf den Block 11 geht, tam przebywa przez parę godzin, dort einige Stunden verweilt, po kilku godzinach wieczorem czy następnego dnia rano ja do Arbeitseinsatzu, do kartoteki otrzymuję wykaz zmarłych ludzi. Und wenn ich dann in die Kartei an dem gleichen Tag oder am nächsten Morgen die Namen der verstorbenen Personen bekomme, und ich weiß von den Kameraden aus dem Krankenbau, dass diese Personen nicht gestorben sind, dagegen, dass sie auf dem Block 11 erschossen wurden, to kto wtedy dokonywał tej egzekucji, kiedy Boger szedł z karabinkiem i za 2-3 godziny wracał z powrotem? Wer hat denn diese Exekution durchgeführt, wenn gerade Burger mit dem Karabiner dahin ging und nach einigen Stunden dann zurückgekommen ist? Nie widziałem osobiście na swoje własne oczy, żeby Boger kogoś zabił czy zastrzelił. Ich habe persönlich mit meinen eigenen Augen nicht gesehen, dass Burger jemanden erschossen hat. Mogę powiedzieć, że osobiście byłem przez niego przesłuchiwany, wybił mi parę zębów. Ich kann ja sagen, dass ich persönlich von ihm verhört wurde. Er hat mir ein paar Zähne ausgeschlagen. Kazał mnie zamknąć do bunkra. Er hat befohlen, mich in den Bunker zu stecken. Wann war das? Kiedy to było? 27 września 1943 roku, dokładnie. Das war genau am 27. September 1943. A powodem tego była zwykła, drobna rzecz, wydanie przydziału pracy dla mojego serdecznego przyjaciela, który teraz stoi na korytarzu i też będzie zeznawał. Und Grund war eine ganz nichtige Angelegenheit, die Zuteilung einer Arbeit für einen sehr guten Freund von mir, der jetzt auf dem Korridor wartet, um seine Aussage hier zu machen. gilt das, was Sie eben von Burger sagten, also dass zum Block 11 gehen wie den Karabiner, gilt das auch noch für andere Angeklagte? Czy to, co pan powiedział, że on chodzi o karabinem, to dotyczy też innych osób? Für welche Angeklagten gilt das auch? Na przykład Starka. Zum Beispiel Stark. Haben Sie Stark auch dahin gehen sehen mit Karabiner? Tak, czy pan na przykład też widział, jak on szedł z karabinem? Też widziałem, dlatego że ja pracowałem w tym samym pomieszczeniu, w tym samym budynku, w tak zwanej Blockfierstube, w którym znajdowało się również i jego biuro. Weil ich in dem gleichen Gebäude gearbeitet habe, auf der sogenannten Blockfierstube. In dem Gebäude befand sich auch seine Dienststelle. Wie oft war das etwa der Fall, dass Sie das bei Stark gesehen haben? Nie mogę tego tak bardzo określić. Das kann ich nicht so genau sagen. Häufig, często, nur vereinzelt. Często, pojedyncze wypadki. Pojedyncze raczej wypadki. Einzelne Fälle eher. Gilt das noch für andere Personen außer Burger und Stark? Czy to dotyczy jeszcze innych osób poza Bogerem i Starkiem? Niestety tak. Leider ja. Für wen? Kaduk. Kaduk. Was haben Sie da gesehen? To samo, co poprzednio. Dasselbe, was ich vorher erzählt habe. Sind Ihnen die Angeklagten Broad und Dilewski bekannt? Czy pan znał oskarżonych Broada i Dilewskiego? Nie, to znaczy ja wiem, jak oni wyglądali w Oświęcimiu, jak byli ubrani i tak dalej, który miał okulary, który nie miał, ale osobiście nie miałem z nimi żadnego kontaktu. Nein, das heißt, ich weiß, wie sie in Auschwitz ausgesehen haben, welche von ihnen Brille getragen hat und so weiter, aber ich hatte keinen Kontakt mit ihnen. Kennen Sie Angeklagte Sanitätsdienst gerade? Czy pan zna sanitariuszy w obozie? Klera. Poza tym tych innych nie. Den Kler, die anderen nicht. Was wissen Sie von Kler? Co pan wie o Klerze? To, o czym wiedział cały obóz, że robił zastrzyki fenolowe, benzenowe i tak dalej. Das, was das ganze Lager gewusst hat, dass Phenol und Benzinspritzen verabreicht hat. Między innymi byli też i moi koledzy, którzy też poszli do szpitala i w ten sposób zginęli. Darunter waren auch meine Kameraden, die dann auf den Krankenbau gegangen sind und dort umgekommen sind. Sie kannten damals den Angeklagten Dilewski. Doch. Sie kannten ihn nicht. Ja, er sagte, ich wusste im Lager, wie sie ausgesehen haben, gut, ob die Brille oder nicht getragen hatten, aber also, ich hatte keinen unmittelbaren Kontakt. Das wollte ich gerade wissen. Trug Dilewski damals eine Brille oder trug er keine Brille? Więc on właśnie to chce wiedzieć, czy on nosił okulary wtedy, czy nie. Czy to był Dilewski, nie wiem. Jeżeli to było 20 lat temu, wysoki, szczupły, ob to das Dilewski okulary war, das weiß ich nicht, das war vor 20 Jahren. Aber groß und schlank und hat Brille getragen. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ob das Dilewski war, das nee, weiß ich nicht, aber groß und schlank und hat Brille getragen. Der große, schlanke hat Brille getragen. Ja, und dieser große... Jak się nazywał, nie wiem. Wie er hieß, weiß ich nicht. Dankeschön. Herr Reichsanwalt-Ormond, Herr Reichsanwalt-Dr. Kaul, Herr Reichsanwalt-Raben auch nicht. Von Seiten der Verteidigung, Herr Dr. Eggert. Ich habe nur die Bitte an den Zeugen, mir die Adresse jenes Juden zu übermitteln, der mit Bednarek zusammen im Block 11 in Birkenau B2D gewesen ist. Tak jest, ja. Tak jest. Dzisiaj jeszcze ten adres dostarczy. Heute noch werde ich Ihnen die Adresse zukommen lassen. Herr Reichsanwalt-Ormond. Herr Zeuge, haben Sie in der polnischen Presse Bilder der Angeklagten gesehen? Proszę świadka, czy widział pan w polskiej prasie fotografie oskarżonych? Tak jest, w przekroju widziałem. Jawohl, in przekrój, Zeitschrift. 5-6 głów. 5-6 Köpfe habe ich in einer Zeitschrift, die Przekrój heißt, gesehen. Między nimi Kaduka, Bogera. Darunter Kaduk, Boger. Starka. Sind von Seiten der Verteidigung noch Fragen zu stellen? Herr Reichsanwalt Steinacher. Eine Frage, Herr Zeuge, ist Ihnen die Anschrift eines Häftlingszahnarzts Roman mit Vornamen bekannt? Czy pan zna adres, der jetzt Professor in Warschau sein soll? Czy panu znanym jest adres jakiegoś jednego byłego więźnia, lekarza dentysty, imieniem Roman, który ma być rzekomo obecnie profesorem w Warszawie? Znałem dwóch Romanów, dentystów. Ich kannte zwei Männer, Zahnärzte mit Roman, also Roman mit Vornamen. Jeden nazywał się Roman Suszkiewicz. Der eine hieß Roman Suszkiewicz. Pochodził z Tarnowa w Polsce. Też stammte aus Tarnów. Nie wiem, czy on teraz w Krakowie jest. W Warszawie. Czy w Warszawie? Ich weiß nicht, ob jetzt in Warschau ist. A drugi bodajże był Krzesiński, coś takiego, ale już w tej chwili nazwisko tego nie pamiętam. Und der andere hieß, glaube ich, Krzesiński, aber so genau weiß ich es coś nicht. Podobnego. So ähnlich. Sie wissen nicht, wo er lebt. I pan nie wie, gdzie on mieszka. Chodzi o pierwszego czy o drugiego? O tego drugiego. Nie, nie wiem. Nein, ich weiß nicht. Herr Reismatjoge. Herr Zeuge, die Bilder in der Presse. Wann war das, die Bilder in der Presse. Wann war das ungefähr? Vor Monaten schon? Proszę świadka, te zdjęcia, rozumiem, kiedy rozumiem. To było? Przed kilku miesiącami, może to był zaraz początki, pierwsze okresy przesłuchiwań oskarżonych, a vor może einigen, kwiecień, maj. Vor einigen Monaten, das war die erste Zeit, als die Zeugen vernommen wurden, das könnte April, Mai gewesen sein. Herr Reismatt, Erhard. Herr Zeuge, Sie sagten, und Sie seien im Jahr 1942 zum Arbeitseinsatz gekommen. Erinnern Sie sich noch, wann das etwa war? Proszę świadka, pan powiedział, że pan w 1942 roku przeszedł do Arbeitseinsatzu. Pan sobie przypomina może dokładnie, kiedy to było, w jakim miesiącu? Dokładnie miesiąca nie wiem, ale to był okres letni. To ganz mogła... genau den Monat kann ich nicht angeben, aber das war Sommerzeit. To mogło być maj, czerwiec. Das könnte maj, juni gewesen sein. Wiem natomiast bardzo dokładnie, kiedy z Arbeitseinsatzu wyszedłem, bo 29 grudnia 1942. Ich weiß aber ganz genau, wann ich vom Arbeitseinsatz weggegangen bin. Das war der 29. Dezember 1942. Eine weitere Frage. 42 oder 43? 42. Erinnern Sie sich noch, wer von der SS beim Arbeitsdienst tätig war, als Sie im Sommer oder im Mai 42 dorthin kamen? Czy pan sobie przypomina, kto w Arbeitsdienst pracował w tym czasie, kiedy pan w lecie czy w maju 42 roku tam pracował? Mogę podać kolejno wszystkie nazwiska Arbeitsdienstführerów od pierwszego roku 40 do 45, bo ich znam na pamięć. Ich bin in der Lage, Ihnen die Namen aller Arbeitsführer der Reihe nach angeben von 1940 bis 1945, weil ich sie alle auswendig kenne. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es tun würden. Będę panu wdzięczny, jeśli pan to zrobi. Więc od samego początku, rok 1940. Also von Anfang an, das Jahr 1940. Oberscharführer Hessler. Oberscharführer Hessler. Unterscharführer Schoppi. Weiter. Rotenführer Löwendey. Wie hieß der? Löwendey. Löwendey. Löwendey. Y na końcu było. Löwendey mit Y am Ende. Löwendey. Jakub Fries. Fries. Wilhelm Emmerich. Emmerich. Kirschner. Kirschner. Oppelt. Oppelt. Oppelt. Jurkowski. Jurkowski. Salaban. Salaban. Anhalt. Anhalt. Schulz. Schulz. I to chyba było wszystko. Und ich glaube, das wäre alles. Jeżeli chodzi o tak zwanych Arbeitsdienstführerów. Das sind die sogenannte Arbeitsdienstführer. Proszę nie mylić z Arbeitseinsatzführerem. Bitte nicht mit Arbeitseinsatzführer verwechseln. Welchen Unterschied machen Sie zwischen Arbeitseinsatzführer und Arbeitsdienstführer? Jaką pan robi różnicę między Arbeitsdienstführerem i Arbeitseinsatzführerem? Wszyscy Arbeitsdienstführerzy podlegali tak zwanemu Arbeitseinsatzführerem, to jest pierwsza sprawa. Podlegali Arbeitseinsatzführerom. Führerowi. Alle Arbeitsdienstführer unterlagen dem sogenannten Arbeitseinsatzführer. Dali. Unterstanden. Dalej, wszyscy Arbeitsdienstführerzy to byli podoficerowie SS. Alle Arbeitsdienstführer waren die Unteroffiziere der SS. Natomiast Arbeitseinsatzführer tylko było dwóch. Tylko było trzech na terenie oświęcenia. Arbeitseinsatzführer, die gab es nur drei auf dem Gebiet des Lagers. Pierwszy był Obersturmführer, a później Hauptsturmführer Schwarz. Der erste war Obersturmführer, später Hauptsturmführer Schwarz. Drugi był z początku Untersturmführer, a później Obersturmführer Max Sell. Der zweite war Untersturmführer. Danke, schon genügt schon. Ich wollte den Unterschied wissen, es genügt mir, danke. Haben Sie nicht den Herrn Stiebitz vergessen? Czepan, pana, bitte? A trzeciego? Trzeci był bardzo krótko, nazywał się Alois Kurz. Der andere war sehr kurze Zeit und nannte sich Alois Kurz. Ja. Und nun hat der Herr Reismatt Erhard nach dem Stibitz gefallen. Pan znał Stibitza? War ja auch dabei. Tak jest, rzeczywiście zapomniałem. Jawohl, ich habe das wirklich vergessen. Ale z tym, że Unterscharführer Stibitz był przez pewien czas krótki Arbeitsdienstführerem, natomiast dłuższy czas był tak zwanym Rapportführerem. Ja, aber das ist, weil der Stibitz eine sehr kurze Zeit Arbeitsdienstführer gewesen ist und später war er Rapportführer. Wissen Sie noch ungefähr, wann er beim Arbeitsdienst war? Er war ja niemals der Oberste. Czy pan wie, kiedy on był przy Arbeitsdienście? W roku 44. Das war im Jahre 1944. Ich danke vielmals. Bitte schön. Im Jahr 1944. Ich wollte noch eine andere Frage stellen. Ich bitte, der Komplex war abgeschlossen. Herr Zeuge, kennen Sie ein sogenanntes Fischl-Kommando? Czy pan zna tak zwane Fischl-Kommando? Takiego nie było. Ono się nazywało Fischteich-Kommando. Nein. Ja znam komanda wszystko na pamięć. Fischteich-Kommando. Chyba chodzi o Sonderkommando. Nie, proszę pana, to było To było na terenie Brzezinki, a ja zawsze byłem i wyłącznie w Oświęcimiu pierwszym. Ja, Sonderkommando war doch in Birkenau und ich war immer nur im Stammlager Auschwitz. Ich meine auch nur ein Kommando Fischl im Stammlager. A ja mam na myśli właśnie tak zwane Fischl-Kommando w obozie macierzystym. To było nazwisko Fischl. To nie było znam nazwisko. Takiego. No, ja przez dwa lata pisałem na maszynie tak zwany Arbeitseinsatz. To było zestawienie wszystkich komand. I taka nazwa, komanda urzędowa, nie zachodziła. Na ich pewno. Habe zwei Jahre lang so Listen geschrieben über den sogenannten Arbeitseinsatz, wo alle Kommandos aufgeführt wurden. Und so einen offiziellen Namen gab es ganz bestimmt nicht. Natomiast dużo komanda pewne nosiły nazwiska swoich tak zwanych Kommandoführerów, SS-manów. Aber sehr viele Kommandos nannte man nach den Namen ihres Kommandoführers, also ihres SS-Mannes. Ale to nie była nazwa urzędowa, aber das war keine offizielle Bezeichnung. Das ist kein Begriff für den Zeug. Haben Sie ein Sonderkommando von 7 Leuten und nicht mehr als 7 Mann im Stammlager Auschwitz gekannt? Czy pan znał takie komando, które by się składało z 7 osób i nie więcej w obozie macierzystym? To takich komand więcej było, bo na przykład es gab mehrere solche komando. Sonderkommando. Ale proszę pana, Sonderkommando. To jest Sonderkommando, to jest za szczupła nazwa. Tam musiało być coś więcej. Mogło to na przykład być komando krematorium. Ja, Sonderkommando, das ist zu wenig. Es könnte zum Beispiel Kommando Krematorium gewesen sein. Tam było 6-7 więźniów. Und dort gab es so 6-7 Personen. Ale prócz tego było jeszcze kupa, masa innych komand składająca się z 5-6-7 więźniów. Aber darüber hinaus gab es noch andere Kommandos, die ebenfalls von 6-7 Personen zählten. Dlaczego się ono miało nazywać akurat Sonderkommando? Ja, warum musste der gerade Sonderkommando genannt sein? Sonderkommando to było specjalne komando. Wiem, że takie były duże komanda w krematorium. Ja, Sonderkommando, das ist ein besonderes Kommando und ich weiß, dass die im Krematorium gewesen sind. Ale tam było kilkuset. Aber das waren so einige hunderte. Haben Sie noch eine letzte Frage, Herr Direktor? Haben Sie über den Angeklagten Stark, von dem Sie eben sagten, er habe in der gleichen Baracke Dienst getan wie auch Sie? Haben Sie über ihn noch andere Dinge gehört, die wir als Verbrechen bezeichnen müssen, also über Tötungen czy und Erschießungen im Lager gehört? Czy pan coś jeszcze słyszał odnośnie jakichś przestępstw, zabójstwa dokonanego przez Starka, bo właśnie pan wspominał, że on był z panem w tym samym pomieszczeniu? Nie słyszałem. Jeżeli mówiłem, że był w tym samym pomieszczeniu, to znaczy w tym samym budynku, nie w tym samym pokoju. Nie, ale nie słyszałem. Ich habe nicht gehört. Wie ich gesagt habe, er war in dem gleichen Gebäude. Ich habe gemeint im Gebäude, aber niemals im Raum. Und ich habe nichts gehört. Danke. Haben die Angeklagten noch Fragen oder Erklärungen abzugeben? Herr Vorsitzender, Herr Zeuge, wissen Sie, von wem der Arbeitseinsatzführer seine Anweisungen erhielt? Czy panu jest wiadomym, od kogo otrzymywał Arbeitseinsatzführer swoje rozkazy? Bezpośrednio od tak zwanego Arbeitseinsatzführera, od swojego przełożonego pierwszego. Unmittelbar von seinem ersten Vorgesetzten, dem sogenannten Einsatzführer. Ja, ich meinte ja, von wem gerade diese. Ale mam na myśli właśnie, od kogo on otrzymywał. Ten Arbeitseinsatzführer, od kogo on otrzymywał swoje rozkazy. Wyjaśnię to obszerniej. Ich werde das ausführlich erklären. Arbeitseinsatz, to był tak zwany Abteilung 3a. Arbeitseinsatz, das war die sogenannte Abteilung 3a. Wszystkie oddziały razem podlegały komendanturze, a więc bezpośrednio Hessowi. Alle Abteilungen zusammen unterstanden unmittelbar der Kommandantur. A w tym wypadku komendantowi, jeżeli chodzi o lata pierwsze Hessy, komendanten in den ersten Jahren dem Höss, później Liebehenschel, später Liebehenschel i przy końcu Berowi. Und dann zum Schluss dem Bär. Ja. Können Sie sich daran erinnern, ob Sie Anweisungen von dem Adjutanten erhalten haben? Pan sobie przypomina, czy oni otrzymywali jakieś polecenie od adjutanta? Widziałem, bo miałem w ręku różnego rodzaju korespondencje, nawet tajną. Ich habe gesehen, weil ich verschiedene Korrespondenz, sogar Geheimkorrespondenz in den Händen gehabt habe. I na każdej korespondencji były pierwsze litery nazwiska. To und tylko überall bei jedem Schriftstück waren die ersten Buchstaben. Ja tylko znałem podpis samego Hessa i widziałem na każdym piśmie jego podpis. Ich kannte nur die Unterschrift von dem Lagerkommandant Höss und ich habe auf jedem Schriftstück seine Unterschrift gesehen. On podpisywał się wyłącznie brązowym ołówkiem. Er hat ausschließlich mit einem braunen Bleistift unterschrieben. Na tych pismach były jeszcze inne podpisy, ale nie wiem, czy one należały do Mulki, czy do innych. Auf den Schriftstücken waren auch andere Unterschriften, aber ich weiß nicht, ob sie den Mulka oder anderen betreffen. Dankeschön. Herr Dr. Kaul, Sie hatten keine Fragen mehr. Die Angeklagten keine Fragen mehr, keine Erklärung abzugeben. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Czy może pan przysiąc czystym sumieniem na to, co pan powiedział? Jak najbardziej. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co powiedziałem, to nie ma ani jednego słowa przesady, a jest powiedziane jak najbardziej obiektywnie. Ja, und ich bin vollkommen der Meinung, dass in all meinen Worten keine Übertreibung gewesen ist. Ich habe so objektiv wie möglich berichtet. Werden Anträge zur Vereidigung gestellt? Herr Zeuge, dann haben Sie den Eid.